Dankeschön. Es wird jetzt schon ein bisschen heller, deswegen heißt es da, die Pershing 2 wird bei uns nicht stationiert. Es sind leider schon hier, die Dinger, aber es steht natürlich an uns, dass diese Dinger nie zum Einsatz kommen und dass sie mal verschrottet werden. Dafür, denke ich, müssen wir sorgen. Wir haben noch ein Stück für einen jungen Mann, der kämpft halt gegen diese Wahnsinnsrüstung. Er heißt bei uns Carlos der Rächer.